Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Maleachi, Kapitel 3, Vers 20. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. Gott segne dieses Wort. Ehrfurcht. In diesem Bibelvers hier aus dem Buch Maleachi, aus drittes Kapitel, aus dem Alten Testament, lernen wir mehr über Ehrfurcht und was Ehrfurcht bedeutet. Und das Buch Maleachi im Alten Testament, also in der Lutherbibel und in deutschen Übersetzung, ist Kapitel 3, und wir haben im englischen Bereich, englischen Übersetzung, ist es Kapitel 4. Also Maleachi hat 4 Kapitel und im Deutschen in der Lutherbibel 3 Kapitel. Also im Prinzip ist das letzte Kapitel durchgehend in 3. Im Englischen ist es dann in 3 und 4 unterteilt. Nur als Hinweis. Und so, hier haben wir eben den Propheten Maleachi, der eben aufzeigt, was nun Ehrfurcht vor Gott bedeutet. Und Maleachi war eben der letzte Prophet aus dem Alten Testament. Und die Menschen waren zu der Zeit eben von Gott abgewandt. Ja, und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass eben der Aufruf war, Gott ernst zu nehmen und Gott in allen Dingen zu ehren, ja, und Ehrfurcht zu haben. Ja, und auch zu fürchten. Ja, denn es war nun so, dass eben die Menschen sich abgewandt hatten zu der Zeit, und zwischen dem Buch Maleachi, Buch alten Bibeltext Maleachi und dem Neuen Testament sind so circa 400 Jahre, also wirklich 400 Jahre liegen dazwischen. Also nach Maleachi, dann, wenn es dann mit Matthäus losgeht im Neuen Testament, liegen 400 Jahre, und die Menschen, deren Herzen waren von Gott abgewandt, ja. Maleachi versucht eben, ihnen zu erklären, dass Ehrfurcht, also Furcht vor Gott und Gott zu ehren, ihnen nicht nur hilft, dass sie nicht auf Abwege geleiten, sondern eben auch dadurch dann Schutz bietet vor Einflüssen vor den Einflüssen des Bösen, ja, des Teufels, des Satans, in Menschen, den Herzen der Menschen. Und wichtig ist noch zu verstehen, dass eben in diesem Vers hier der Prophet Maleachi eben dann spricht von dem, eben Gott spricht hier in Maleachis Herz, und Maleachi spricht das eben den Menschen ins Herz, dass eben die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird. Und das ist für alle, die ihr meinen Namen achtet, also Leute, die Ehrfurcht vor Gott haben und Gott fürchten. Und hier haben wir also eine Beziehung auch an verschiedener Stelle vom Kommen des Herrn. Und es geht hier vor allem um den jüngsten Tag, wenn unser Jesus Christus zurückkehrt, das zweite Mal. Ja, also das ist hier das Versprechen, zu verstehen, dass das die, wenn die Zeit endet und die Ewigkeit beginnt, ja, am jüngsten Tag, und unser Herr Jesus Christus das zweite Mal zurückkehrt, dass eben Gottlosigkeit bestraft wird, die Leute, die dann getrennt sind von unserem Jesus Christus, aber die Menschen, die gottesfürchtig sind und Ehrfurcht vor Gott haben, auf alle Ewigkeit eine Beziehung mit Gott, mit unserem Jesus Christus haben werden. Das ist das Versprechen. Und nur noch als Hinweis unten, dann im Vers 23 und 24 im dritten Kapitel, ist dann eben, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, also der jüngste Tag, sende ich euch den Propheten Elia. Und das ist ganz interessant. Elia ist nämlich der letzte irdische Prophet. Unser Jesus Christus kommt, hat auch die Qualitäten eines Propheten natürlich, aber er ist nicht nur ein Prophet, sondern hier haben wir dann Gott im Fleische. Und im Neuen Testament ist Johannes der Täufer, nicht der Autor vom Johannesevangelium, aber Johannes der Täufer, der Vorgänger von unserem Jesus Christus, ja, und sagt also, bereitet den Weg für Jesus Christus vor. Und das ist ganz entscheidend, dass wir hier sehen, diese Voraussage hier, die ist dann in Vers 23, der Prophet Elia, dann zu sehen, dass das dann in und durch Johannes den Täufer erfüllt wird. Also diese Prophezeiung ist direkt erfüllt worden durch Johannes den Täufer, der im Geiste, also in der Stärke von Jesus, Johannes der Täufer, in der Stärke, in der Kraft von des Propheten Elia kommt. Und die Bibel, wenn ihr noch mal mehr dazu lernen wollt, lernt mehr über die Johannes den Täufer und was die Evangelien hier, Matthäus, Markus, Lukas und auch Johannes dann auch sagen über die Evangelien, über alles über Johannes den Täufer. Denn seine, wie er dann auf dies, wie das dann alles zusammengefügt ist, ist das nicht nur die Ankündigung, bevor Johannes der Täufer geboren wird. Geht mal ins Lukas-Evangelium, gleich im ersten und zweiten Kapitel, lest mal durch. Johannes der Täufer ist ein Verwandter von Jesus Christus, wie da sein Empfängnis und all das da in die Wege geleitet wird. Und da wird uns das erklärt, dass er im Geiste und in der Kraft von Elia kommt. Ja, also es ist sehr, sehr interessant, denn der Prophet Elia wurde, wie gesagt, durch einen Wirbelwind in den Himmel getragen. Und wir wissen also, mehr als das wissen wir nicht, aber die Bibel sagt uns das. Und dann die Ankündigung der Engel der Mutter, das ist dann die Elisabeth, das ist die Verwandte von der Jungfrau Maria, dann die Ankündigung macht und dann den Eltern von Johannes dem Täufer in die Herzen spricht, dass er eben der Sohn, ihr Sohn, also Johannes der Täufer, eben den Propheten Elia erfüllt, also dass der Elia wiederkommt. Und das hat er getan durch Johannes den Täufer. Und Jesus Christus sagt selber an anderer Stelle auch nochmal, bestätigt, als er dann Gott ist Mensch geworden, also als Menschensohn, Gott im Fleische, er bestätigt das dann, als er in seinen Lehren und seinen Tätigkeiten bestätigt er eben, dass tatsächlich Johannes der Täufer in Kraft und Geiste Elias dann wiedergekehrt war. Also, das Leben von Johannes des Täufers ist hier angekündigt. Und es ist wirklich etwas, was ihr dann auf jeden Fall weiter nochmal verfolgen wollt. Das Leben Johannes des Täufers war nicht einfach. Da waren viele Sachen, die er erdulden musste, und auch wurde ermordet, auch von Menschen, von Herodes, ja, wurde er enthauptet, ja, er wurde geköpft, im Prinzip für nichts. Ja. Also liest das mal alles selber durch, also nicht im Prinzip für nichts, also das war Gottes Wille, aber seine Leidens- und Lebensgeschichte macht uns aber auch Mut, ja, und naja, und wie gesagt, ein ehrfürchtiger, frommer Mensch, hier Johannes der Täufer und auch hier der Prophet Malachi. Und das macht uns auch Mut, nicht nur Ehrfurcht vor Gott zu haben, sondern auch die Einladung zu folgen, in Gottes Wort zu gehen und mehr zu lernen über diese Menschen, über den Propheten Malachi und Johannes den Täufer und natürlich unseren Jesus Christus als Gott im Fleische. Und nicht nur, weil wir Ehrfurcht haben, sondern weil wir mehr lernen wollen über die Menschen in der Bibel, die fromm und gottesfürchtig waren, und auch den Kontrast dann verstehen wollen, was passiert mit Menschen, die nun Gott ablehnen. Ja, und das hoffen wir, das bieten wir, dass das die Menschen nicht tun. Und ja, darauf kommt es an. Also geht mal rein ins Buch Malachi, das ist das letzte Buch da im Alten Testament, und wir sollten also wirklich Gott in allem ernst nehmen, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus und eben auch vom Kommen des Herrn verstehen, dass Jesus Christus nochmal wiederkehren wird, das zweite Mal, das letzte Mal, am jüngsten Tag. Ja? Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, was es bedeutet, Ehrfurcht zu haben. Und das macht nur Sinn, dass wir zu dir kommen als Christen, in und Jesus Christus wachsen, in unserer persönlichen Beziehung, dass wir Ehrfurcht haben vor dir, vor deinem Wort. Das ist die Bibel, das ist dein Gottes Wort hier, Altes und Neues Testament. Und wir danken dir hier, was du uns ja aufzeigst aus dem Alten Testament, dem letzten Propheten Malachi. Und ja, worauf es ankommt, Ehrfurcht zu haben, das macht Sinn. Und dass wir uns dir unterordnen und du uns dann hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und dass wir verstehen, dass du da bist für uns. Und nicht nur das, sondern dass du einen Plan und einen Zeitraum für uns hast, für jeden Menschen. Sieht sehr unterschiedlich aus, von Mensch zu Mensch. Aber es ist so und wir können dir vertrauen und wir danken dir hier für dein Wort. Und wir beten dies in deinem Namen, in Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.